Weiß in Tirol. Im Schatten eines Baumes lag in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und die Schweizernähle fallen in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und die Schweizernähle fallen in der Schweiz, in Tirol. Sah ich von fern ein Mädchen stehen in der Schweiz, in Tirol. War so unbegreiflich schön in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und die Schweizermädel fallen in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und die Schweizermädel fallen in der Schweiz, in Tirol. Sprach meine Mutter, sagte mir, in der Schweiz, in Tirol. Ein Mannsbild sei ein schlimmes Tier, in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und die Schweizermädel fallen, in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und der Schweizermädel fallen, in der Schweiz, in Tirol. Kind, glaub deine Mutter nicht, in der Schweiz, in Tirol. Sie spricht ja doch die Wahrheit nicht, in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und die Schweizermädel fallen, in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und die Schweizermädel fallen, in der Schweiz, in Tirol. Und stellt man sich ein wenig dumm, in der Schweiz, in Tirol. Fallen sie von selber um in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und die Schweizermädel fallen in der Schweiz, in Tirol. Und die Schützen wichsen alle und die Schweizermädel fallen in der Schweiz, in Tirol.